Mein Name ist Ryan Dykes und das sind unsere aktuellen Schlagzeilen. Nienburger zu 26 Monaten Haft verurteilt, Kortdorfer Schütz ist Scheibenkönig und Pellkartoffel essen in Nienburg. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Ein 37-Jähriger aus Nienburg ist wegen mehrfachen Diebstahls, fahrlässiger Körperverletzung und zweifachen Computerbetrug zu insgesamt 26 Monaten Haft verurteilt worden. Im August 2013 hatte er eine Flasche Wodka geklaut und dabei einen Zeugen an der Hand verletzt. Im Februar 2014 entwendete er seiner Lebensgefährtin die EC-Karte und hob zweimal insgesamt 195 Euro ab. Danach klaute er eine Tabakdose und übergab diese an einen weiteren 30-jährigen Angeklagten. Dieser wurde wegen der versuchten Strafvereitelung zu einer Geldstrafe von 400 Euro verurteilt. Im September 2014 folgte die zeitlich letzte Tat. Der Verurteilte klaute zwei hochwertige Uhren im Gesamtwert von rund 3000 Euro. Zu den Taten soll unter anderem Alkohol geführt haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Kurt Dobberschütz ist Scheibenkönig 2016. Am Haupttag des über 600 Jahre alten Nienburger Traditionsfestes setzte er sich mit der besten geschossenen 10 durch. Dobberschütz ist Mitglied des Trommler- und Pfeifenkorps und nun Nachfolger des letztjährigen König Carsten Bockelmann. Zweiter wurde in diesem Jahr Rolf Heidorn. Mit der Königswürde hatte Dobberschütz gar nicht gerechnet. Nein, da gar nicht mit gerechnet. Wir versuchen das ja schon seit fast 35 Jahren, aber jetzt klappt das schon mal. Und irgendwann ist es dann soweit. Ja, es ist schon was Besonderes, denke ich mal. Erstmal heute Abend die Feier noch, morgen die Scheibe einnageln bei uns zu Hause mit so einer kleinen Feier. Alle Nachbarn sind natürlich herzlich eingeladen, ist ja klar. Ja, und dann sehen wir mal weiter. Am kommenden Freitag steigt auf der Langen Straße in Nienburgs Altstadt bereits zum 29. Mal das große Pellkartoffelessen. Serviert werden auf dem über 300 Meter langen Tisch ab 18 Uhr von vier heimischen Wirten etwa eine Tonne Pellkartoffeln und rund 8000 Matjesfilets. Erfrischende Getränke und Musik runden das Spektakel ab. Das Ganze hat eine über 600 Jahre lange Tradition und ist Abschluss des Nienburger Scheibenschießens, das am Freitag zuvor begann. Ursprünglich ein Arme-Leute-Essen zum Finale der speziellen Nienburger Schützenfest-Variante, ist das Pellkartoffelessen heute einer der Höhepunkte des alljährlichen Volksfestes an der Mittelweser. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.